Ey, du bist ein Lappen, der mich mit Blindgängern anschießt, Frauen. Nur wenn er Cash hinblättert, nackt sieht, nach nem Kindtreffer flach liegt und vom Bitches vorgeführt wird. Wie Schwimmwesten anziehen, dieser Gangster fickt die Szene. Und Rapper sind wie Kinos, denn sie kriegen Geld für ihre Seele. Ein Gangbanger und kein Almanji, denn gegen dich ist sogar Lars dieser Almanji. Jeder Homo macht Hip-Hop und markiert auf Facebook den Dicken, als hätte er ein Foto mit Rick Ross. Zur Belohnung, du kriegst Kopf vom Ghetto G. Und was ich verdick, nennen Chinesen Halloween. Nachdem ich Yeo zieh, kriegst du ein Ticket für dein Grab. Note, lass dein OP drehen, heute fick ich deinen Arsch. Und der Tag, an dem in deinem Arschloch Farid war, war neuer, wie der Nationalkeeper. Denn wir sind Jung, Qual und Aufsehen. Liegen im Bett mit paar Müttern von deutschen Sprechgesangskünstlern, der Mutterficker. Wir sind Jung, Qual und Aufsehen. Und keiner kann mit uns ficken, du kriegst nen Punch in die Rippen, der Mutterficker. Wir sind Jung, Qual und Aufsehen. Liegen im Bett mit paar Müttern von deutschen Sprechgesangskünstlern, der Mutterficker. Wir sind Jung, Qual und Aufsehen. Und wenn du glaubst, du bist besser, kriegst du ne Faust in die Fresse, der Mutterficker. Wir sind Jung, Qual und Aufsehen. Ware strecken, Bräute ficken, Nasen brechen. Rapper schlafen neuerdings im Park auf Bänken, weil ihnen die Käuferschicht in Scharen wegrennt. Bitch, die Zeit für deutschsprachigen Straßenrap läuft langsam aus wie ein Kreuzfahrtschiff im Hafenbecken. Wir sind die Letzten, die überleben, dem Rest der Rap überlegen. Renn weg jetzt, wir übernehmen, ficken Deutschrap kaputt, mal drunkern im Kofferraum Leichen. Magst deine Kleine romantisch, komm ich und box dir ein Feilchen. Du Mutterficker, und das geht schneller als Düsenjäger fliegen. Fick auf Türsteher, sieh wie wir die Typen degradieren. Diese Opfer tun auf Kante, doch wir boxen sie zusammen. Steht der Boss mal in der Schlange, trägt der Python-Lederstiefel, was geht ab? Du machst auf hart im Internet, Kurva, doch gegen mich war Vietnam nichts als ein Kindergeburtstag. Ey, das ist JBG on stage und es liegt Spannung in der Luft. Denn die Rapheads müssen klarkommen mit Kanaken aus der Hood. Denn wir sind Jung, Qual und Aufsehen. Liegen im Bett mit paar Müttern von deutschen Sprechgesangskünstlern, der Mutterficker. Wir sind Jung, Qual und Aufsehen. Und keiner kann mit uns ficken, du kriegst nen Punch in die Rippen, der Mutterficker. Wir sind Jung, Qual und Aufsehen. Liegen im Bett mit paar Müttern von deutschen Sprechgesangskünstlern, der Mutterficker. Wir sind Jung, Qual und Aufsehen. Und wenn du glaubst, du bist besser, kriegst du ne Faust in die Fresse, der Mutterficker. Wir sind Jung, Jung, Jung.